I'm going to talk about the curse of insecurity. Ich werde über den Fluch der Unsicherheit reden. By the way, hi people. Ah, und hallo Leute. We didn't greet the people. Wir haben nicht mal hallo gesagt. Sorry. Tut uns leid. You know, insecurity is it's like a real curse. Wisst ihr, Unsicherheit ist wie ein richtiger Fluch. And I know because I used to be very, very insecure. Ich weiß das, weil ich war früher sehr, sehr unsicher. Oh my goodness. So unsicher. But you know, I remember when the Lord confronted my heart. Aber wisst ihr, ich erinnere mich, als der Herr mein Herz konfrontiert hat. About the own insecurity that I had. Über meine Unsicherheit, die ich so hatte. And it was very painful. Und es war sehr schmerzhaft für mich. Because if you are insecure, you will never fulfill what God has for you. Weil wenn du unsicher bist, wirst du nie das erleben, was Gott für dich hat. Because you will always question, is this God? Is this not God? How is it going to happen? What is it? Weil du wirst alles immer in Frage stellen. Ist das Gott? Ist das nicht Gott? Ist das meine eigene Stimme? Was wird passieren, wenn das ist oder jenes? You know, a lot of people never learn to hear the voice of God because of their own insecurity. Und viele Leute lernen nie die Stimme Gottes zu hören, weil sie so unsicher sind. They are so insecure that they're afraid to make mistakes. Sie sind so unsicher, dass sie Angst haben, Fehler zu machen. People who are afraid of mistakes will never try to do anything. Und people die, und Leute, die Angst haben, Fehler zu machen, werden nie etwas tun. People who will never try to do anything, they will never do anything. Und Leute, die nie versuchen, etwas zu tun, werden nie etwas erreichen. So you have to get over your own insecurity. Und deshalb müsst ihr wirklich über diese Unsicherheit hinwegkommen. I'll tell you a little secret. Und ich erzähle euch ein kleines Geheimnis. When I was 16, I started to preach. Als ich 16 war, da habe ich angefangen zu predigen. Long time ago. Vor langer Zeit. I was so scared and so insecure. Ich hatte so Angst und ich war so unsicher. Do you know what I did? Wisst ihr, was ich getan habe? I took a broom from our kitchen. Ich habe aus unserer Küche einen Besen genommen. And I stood in front of the mirror. Und ich stand da vor dem Spiegel. And I was holding the broomstick, pretending it was a microphone. Und ich habe den Besenstiel gehalten und so getan, als ob er ein Mikrofon wäre. Preached my own sermon over and over again. Und ich habe meine eigene Predigten immer und immer wieder an diesen Spiegel gepredigt. Ich war so insecure. So by the time. Und dann, als die Zeit verging, stood before the people preaching. I had already preached with the broomstick in the mirror many times. Bevor ich vor die Leute stand und predigte, hatte ich schon dem Spiegel gepredigt mit meinem Besenstiel. It was terrible. Das war so schlimm. Why was it terrible? Wieso war es schlimm? Because insecurity will paralyze you that the life of God can flow through. Weil Unsicherheit wird dich so paralysieren, dass das Leben Gottes nicht durch dich hindurchfließen kann. So I had to confront the insecurity in my own heart. Und deshalb musste ich diese Unsicherheit in meinem eigenen Leben konfrontieren. Now I don't want to go into some psychological debate. Und ich möchte hier nicht in psychologische Gespräche eintreten. Why you're insecure, where it's coming from, what's the root of the problem? Wieso, dass du unsicher bist, von wo das es kommt, was die Wurzel ist. Because that's not even what matters. Weil das ist eigentlich egal. What matters is not why you're insecure, but what matters is that there's a way out of insecurity. Auf was es ankommt, ist es nicht, wieso, dass du unsicher bist, sondern das, was wichtig ist, ist, dass es einen Ausgang hat. Look. Schau. Unless we get our security from being in who or from being who we are in Christ. Außer wenn wir diese Sicherheit davon bekommen, in wer wir in Christus sind, you will never have true security. Dann wirst du nie diese wahre Sicherheit leben können. So that's one of the first problems. Und das ist einer der ersten Probleme. We've never discovered who we really are in Christ. Wir haben nie entdeckt, wer wir wirklich in Christus sind. We've never really understood and believed in our hearts that we are brand new creation. Wir glauben nicht wirklich und haben nicht wirklich verstanden in unseren Herzen, dass wir eine neue Schöpfung sind. We are too focused on our own gifts and talents that we can do. Wir sind so fokussiert auf unsere eigenen Gaben und Talente und auf das, was wir tun können, that we never let the gifts and talents and goodness of God flow through our life. Dass wir nie diese Gaben und Talente und die Güte Gottes durch unser Leben fließen lassen. Because we are so insecure. Weil wir so unsicher sind. You know, and here is the sad thing. Und wisst ihr, hier ist das Traurige daran. Unless you confront the insecurity in your own heart. Außer du konfrontierst diese Unsicherheit in deinem eigenen Herz. Which is a very painful thing. Und was sehr, sehr schmerzhaft ist. It was one of the most painful things. Also für mich war es eines der schwierigsten Dinge in meinem Leben, der schmerzhaftesten. Und ich werde euch sagen, wieso. Think. Denk darüber nach. You're already insecure. Du bist ja schon unsicher. And God says you are insecure. You deal with that. Und Gott sagt, du bist unsicher und wir werden uns darum kümmern. If you tell an insecure person insecure, they become even more insecure. Aber wenn du eine unsichere Person sagst, du bist unsicher, dann wird sie noch unsicherer. We think that they need just all the encouragement. It's okay, it's fine, you'll be good. Und wir denken, diese Person braucht einfach alle Ermutigung. Ist okay. Alles wird gut kommen. But you know, I do understand that we need to encourage one another. Yes, I understand. Und wisst ihr, ich verstehe, dass wir einander ermutigen sollen. Ich verstehe das. Das bin ich einverstanden. But here is the danger. Aber hier ist die Gefahr. We put makeup over the insecurity of our heart instead of dealing with it. Dass wir ein Make-up, also eine Schminke über die Unsicherheit in unseren Herzen legen, anstatt damit das anzugehen. Und das ist sehr gefährlich. Wieso ist das gefährlich? Because you look a little less insecure, but inside of your heart nothing is. Weil du siehst ein bisschen weniger unsicher aus, aber in deinem Herzen hat sich nichts verändert. So we have to go to the root of the problem and deal with it right there. Und deshalb müssen wir zu den Wurzeln des Problems gehen und diese an der Wurzel angreifen. And one of the biggest truths is that we don't find our security in God. Und eine der größten Wurzeln ist, dass wir unsere Sicherheit nicht in Gott finden. So now, here is what we do. Und hier ist, was wir tun. Instead of confronting it in our heart, anstelle, dass wir es in unseren Herzen konfrontieren, we now have to compensate. Werden wir kompensieren. Do you know, I found that some of the people who have a like they have a behavior that looks very secure. Und wisst ihr, ich habe herausgefunden, dass einige der Leute, die ein sehr sicheres Auftreten haben, are in reality deeply insecure. Sind eigentlich zutiefst unsicher. They use this behavior to compensate their own insecurity. Aber sie benutzen dieses Verhalten, um ihre Unsicherheit zu kompensieren. You know, I know some of the preachers who are the most secure people in the pulpit. Und wisst ihr, ich kenne einige der Prediger persönlich, die am Rednerpult so sicher sind. But in reality, they've used the ministry to compensate their own. Aber eigentlich haben sie den Dienst gebraucht, um ihre eigene große Unsicherheit zu kompensieren. Und wenn du dich mit ihnen hinsetzt und sprichst, dann merkst du sehr schnell, dass sie eigentlich eine tiefe, tiefe Unsicherheit haben. Und wieso ist das so gefährlich? Hier ist wieso. Because now we will actually become people who live a double life. Weil wir werden Leute, die ein Doppelleben führen. Now we pretend we're secure because we're not willing to confront our own insecurity. Wir spielen vor, wie wir sicher wären, weil wir nicht bereit sind, unsere eigene Unsicherheit zu konfrontieren. And if we live this double life, the time will come, the bill will arrive and we'll have to pay for it. Und wenn wir dieses Doppelleben führen, dann wird die Zeit kommen, wo die Rechnung kommen wird und wir sie bezahlen müssen. Here is another problem. Und da ist noch ein Problem, das dazu kommt. We now live to please people because when we please people, people will give us security. Wir leben nun, um den Leuten zu gefallen, weil wenn wir Leute gefallen, dann geben sie uns Sicherheit. Do you know what the apostle Paul said? Und wisst ihr, was der Apostel Paulus sagte? Galatians 1. In Galater 1. He said, if I still seek to please people, how can I please God? Wenn ich immer noch versuchen würde, den Leuten zu gefallen, wie kann ich dann Gott gefallen? Insecurity will make you people pleaser. Unsicherheit wird machen, dass du versuchen wirst, allen zu gefallen. You live as a people pleaser, you cannot please God. Und wenn du so lebst, dann kannst du Gott nicht gefallen. Because there are many ways that God will ask something of you that will not be liked by people. Weil es wird viele Arten, Weisen geben oder Dinge geben, die Gott von dir verlangt, die den Leuten nicht gefallen wird. So what do you do then? Und was tust du dann? If you're insecure, you will not fulfill what God has for you. Wenn du unsicher bist, dann wirst du nicht erfüllen können, was Gott für dich hat. Do you know Saul, who was a head taller than all the other men in Israel, the Bible says. Und wisst ihr, Saulus, der ein ganzer Kopf größer war als all die anderen Männer um ihn herum, sagt die Bibel. Do you know that he was a deeply insecure guy that made a mess in his life. War ein zutiefst unsicherer Mann, der in seinem Leben ein Riesenchaos anstellte. Did you know that? Habt ihr das gewusst? Look what happened. Und was ist passiert? The prophet Samuel says, you have got to ban everything from the enemy. You've got to kill everything. Als der Prophet Samuel sagte, du musst alles töten, dass du von dem Feind... And when the prophet came a little bit later than he... He would come. Und als dann der Prophet ein bisschen später kam, als er sagte, dass er kommen würde, and Saul tried to pretend to be secure, but in reality he wasn't. Und Saulus versuchte, sich so zu geben, wie er sicher wäre, aber er war total unsicher. Hey, Prophet, I've done everything you asked me to do. Hallo, Prophet, ich habe alles getan, was du gesagt hast, was ich tun soll. And what does the prophet say? Und was hat der Prophet gesagt? Why can I then hear the noise of the animal? Wieso kann ich dann die Tiere hören, die du hast? Those animals. What did Saul say in his deep insecurity? Was hat Saulus in seiner tiefen Unsicherheit geantwortet? The people. Die Leute. They put pressure upon me. Sie haben Druck auf mich gemacht. There was the first king over the nation of Israel who buckled under the pressure of the opinion of people. Das war der erste König in Israel, der dem Druck der Leute nachgelassen hat. This showed his very deep and dangerous insecurity. Und das hat seine tiefe und gefährliche Unsicherheit gezeigt. Because he did not deal with it, his life as a king was over very soon. Und weil er sich nicht darum gekümmert hat, das nicht angegangen hat, war sein Leben als König sehr schnell zu Ende. Listen, I have a best friend in my life. Hört mir zu, ich habe einen besten Freund in meinem Leben. Friend for close to 30 years now. Und ist nun seit etwa 30 Jahren mein bester Freund. My best, best, best, best, best friend. Und wirklich mein bester, bester Freund. And because he's my best friend. Und weil er mein bester Freund ist. He's very honest with me. Ist sehr, sehr ehrlich mit mir. And I will never forget. Und ich werde nie vergessen. When he said to me, Reinhard, you're a deeply insecure person. Als mir sagte, Reinhard, du bist eine zutiefst unsichere Person. You have to deal with it. Du musst das angehen. You know, it was so painful. Und wisst ihr, das war so schmerzhaft. But I'm so grateful to God. Aber ich bin Gott so dankbar. Because I had to look into my own heart, I had to face my own insecurity and I had to say, he's right, I'm going to deal with it. Wisst ihr, ich musste mein eigenes Herz anschauen, ich musste sagen, ja, du hast recht und das konfrontieren. No more painting it over beautiful with my ministry. Was meinst du genau? Painting it over beautifully. Like compensating for it. Ah, da war kein Übermalen mehr, da war kein Kompensieren mehr mit meinem wunderschönen Dienst, um etwas darzustellen, was nicht war. You see, I got my security from my gifts, but not from who I was in God. Wisst ihr, ich hatte meine Sicherheit von meinen Gaben, aber nicht von wer ich in Christus bin. So as long as your gifts can be expressed, you look secure, but in reality you have no security. Und solange wie diese Gaben ausgedrückt werden können, da schaute ich sehr sicher aus, aber eigentlich war deine tiefe Unsicherheit. So people find their security in money. Und Leute finden ihre Sicherheit in Geld. In their status. In ihrem Status. How many followers they have on Instagram. Wie viele Anhänger sie auf Instagram haben. And a million of other things. Und tausenden von anderen Dingen. it'll all fade away one day. Aber das alles wird eines Tages verschwinden. Pass away. Das wird alles verschwinden. So get your insecurity in God alone. Und deshalb setze alles daran, dass du deine Sicherheit in Gott bekommst. God has chosen you before the foundation of the world. Gott hat dich ausgewählt vor der Schöpfung der Welt. That needs to be the only thing that gives you security. Und das muss diesen Grund sein, der die Sicherheit gibt. Knowing or the mess that you will ever make, God has still chosen you. Und zu wissen, dass was auch immer du für einen Durcheinander anstellen wirst, Gott hat dich erwählt. Once you're secure in the unconditional love of God, you can make mistakes and smile. Und wenn du mal sicher bist in dieser bedingungslosen Liebe Gottes, dann wirst du Fehler machen können und immer noch ein Lächeln haben. Unfortunately, the church doesn't help us live in security. Aber leider hilft uns die Gemeinde nicht, in Sicherheit zu leben. Because the church crucifies us from mistake and God embraces us from mistake. Weil die Gemeinde, die Kirche, die kreuzigt uns, wenn wir Fehler machen, aber Gott umarmt uns, nimmt uns an, auch wenn wir Fehler machen. Find your security in a Father who unconditionally loves you. So finde oder hole diese Sicherheit in diesem Vater, der dich bedingungslos liebt. And then let the life of God flow through you. Und dann lass das Leben Gottes durch dich durchfließen. Mistakes learn. Und wenn du Fehler machst, dann lerne. Confront your insecurity. Konfrontiere deine Unsicherheit. I had to confront mine. Ich musste meine konfrontieren. See you again. Wir sehen uns bald. Ciao, ciao. Ciao.